mich in der Peppermint Bar. Ich weiß, wie man küsst beim Peppermint Twist. Beim Twistin, Twistin, Peppermint. Kiss me, baby, twist me, baby. Heute mal ran. Er twistet so nett mit mir, Baby Babette. Oh, wie schön, oh, wie schön, wenn wir zwei uns verstehen. Beim Twistin, Twistin, Peppermint, kiss me, Baby, twist me, Baby, wenn wir zwei uns verstehen. Oh, twistin', twistin', peppermint. One, two, three, kick, one, two, three. So tanzen wir bis morgen früh. Kiss me, baby, one, two, three. So tanzen wir bis morgen früh. Pepp, pepp.